Ich kann das behaupten, weil ich es gesehen habe. Sie haben ein gutes Karma. Durch Ihre Handlungen der Vergangenheit, durch alles, was Sie in Ihren früheren Leben erdulden mussten, haben Sie ein unglaubliches Glück angehäuft, das aus großen Verdiensten besteht. Ein echtes Glückskapital, mit dem Sie mit größtem Optimismus in die Zukunft schauen sollten. Aber leider haben Sie bei Ihrer Geburt den Schlüssel zum Tresor verloren, in dem das Kapital aufbewahrt wird. Und niemand hat Ihnen seither erklärt, wie Sie ihn zurückgewinnen. Wir werden jetzt handeln. Ihre Schwierigkeiten haben zu lange angedauert. Es ist Zeit, zurückzuerlangen, was Ihnen zusteht. Und mit Zinsen. Sie verdienen es, sich daraus zu befreien. Sie verdienen, das behaupte ich, ein erfülltes Gefühlsleben. Sie verdienen es, die Energie zurückzugewinnen, die Sie mit 20 hatten. Um endlich materiellen und finanziellen Wohlstand zu erfahren. Ja, Sie können es glauben, ich werde Ihnen dabei helfen, Ihr Glückskapital zurückzuerlangen. Denn ich weiß, wo es zu finden ist. Sie denken zweifelsohne, ich scherze. Nun, ich meine das ganz ernst, sogar äußerst ernst. Wenn Sie meinen Gedanken folgen, werden Sie es schnell verstehen. Ihr Glückskapital, dieser Schatz an Verdiensten, den Sie in Ihrem früheren Leben angesammelt haben, er liegt an einem Ort, der im Osten die Astralbank genannt wird. Die Astralbank? Was ist das eigentlich genau? Es ist der himmlische Tresor, in dem alle positiven Handlungen, die Sie in Ihren vergangenen Leben in die Tat umgesetzt haben, gesammelt und verzinst werden. Es ist doch eine wunderbare Energiezentrale, die mit allen Verdiensten aufgeladen ist, die Sie mit Ihren Bemühungen im Laufe Ihrer früheren Leben erworben haben. Die Astralbank liegt in einer Parallelwelt, deren Zugang mir sehr geläufig ist. Eine höhere Welt, ein göttlicher Ort, der himmlischen Gesetzen unterliegt. In diese Welt möchte ich Sie mitnehmen. Aber warum? Damit Sie aus allen guten Energien, die Sie dort gelagert haben, schöpfen können. Um Ihr Schicksal mit den Kräften der Liebe, des Wohlstands, des Erfolgs und des Glücks aufzuladen. Und in einem Wort, damit Sie Ihr Glückskapital zurückerlangen. Sie sind nicht dazu verdammt, eine Serie der Herausforderungen zu erleben, glauben Sie mir, und noch weniger eine Ewigkeit des Kummers. Sie haben davon schon genug erfahren. Jetzt ist die Zeit zu kommen, zu ernten, was Sie durch Ihre Verdienste Leben für Leben gesät haben, und endlich zu finden, was Sie schon so lange suchen, das Glück. Aber wie soll das geschehen? Man braucht natürlich Schlüssel, um es zu erreichen. Diese Schlüssel besitze ich. Ich habe sie wiedergefunden, und diese biete ich Ihnen heute an. Mit ihnen können sie ihren himmlischen Tresor öffnen und das Glück pflücken, das sie in ihrem früheren Leben so beschwerlich erworben haben. Ja, ja, es ist ein Glück, das sie in ihrer Astralbank erwartet. Um genau zu sein, ein echter Schatz. Unternehmungslust, Liebe, viel Erfolg und auch viele Chancen. Ihre Zukunft zeigt sich bald in neuem Licht, wenn Sie mir dorthin folgen, wo ich Sie hingeleiten möchte. Schön, reich und glücklich. Ich verspreche Ihnen wirklich die größten Erfolge, die schönste Belohnung. Nichts und niemand, das verspreche ich Ihnen, hält mich in meiner Entscheidung auf, Ihnen das Glück zu bringen. Aber vielleicht habe ich Ihnen schon etwas zu viel verraten. Ich sollte Ihnen einige Überraschungen übrig lassen, oder nicht? Ein Banner erscheint im unteren Bildschirmbereich. Klicken Sie schnell darauf. Das Abenteuer beginnt gerade erst. Ich warte auf Sie, um Sie aus Ihren Scherereien zu befreien.